Die mosaische Züchtung des Bösen und die Welt des Kapitalismus. Die von Jahwe instrumentalisierte Furchtsamkeit der Juden ist wiederum nur auf irdische Güter bezogen. Schäden am Seelenheil kommen nicht vor, weil dieses im Mosaismus ebenfalls kein Begriff ist. Vielmehr wird in der Tora als Grundmodell des Juden eine Persönlichkeitsprägung, der Jewish Mindset, sichtbar, die alle Tatbereitschaften von moralischen Fesseln freihalten, die deshalb in der Realwelt der Gegenwart das kapitalistische System als solches hervorbringen, erhalten und zum Extrempunkt der schamlosesten Kleptokratie, Herrschaft der Diebe, steigern. So werden auf ganz allgemeine Weise, also alle Individuen dieses Volksstammes mit göttlichen Vorgaben formend durch Bildung und Erziehung, aus der Gesamtheit der möglichen menschlichen Charaktere genau jene herausgefiltert und auf Kosten aller anderen kultiviert, die für die Völker der Inbegriff des Bösen sind. Das macht die Berechtigung und Notwendigkeit aus, das Wort Jude bewusst mit jener negativen Konnotation auszusprechen, die Juden so sehr hassen. Diese Semantik ist deshalb keine unzulässige Verallgemeinerung, wie Juden meinen. Erst mit der Vergegenwärtigung dieses Hintergrundes entfaltet sich der Weiningersche Denkansatz in seiner ganzen Tiefe und Schönheit. Die Judenheit ist sozusagen der Impfstoff, der den Völkern die Abwehrkraft gegen das Böse wachsen lassen soll, was nur denkbar ist, wenn sie in der Welt real als das Böse wirkt. Ist das geschafft, das heißt, die inneren Gegenkräfte als Macht entstanden, ist die äußere Existenz des Bösen entbehrlich. Dann werden die Völker den Juden Beifall klatschen und sagen, der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen. Othello. Man will uns weismachen, dass die schon mindestens anderthalb Jahrtausende anhaltende Unterweisung der jüdischen Jugend in die Lehren der Tora und des Talmuds spurlos an der Judenheit vorübergegangen sei. Das Wissen, dass diese Lehren eine endlose Kette von Gemeinheiten gegen die Goyim predigen und für Jahrtausende praktisch das einzige Bildungsgut waren, das jungen Juden verabreicht worden ist, ist ungeachtet aller Sabotageversuche des Rabbinats heute jedermann zugänglich. Als jüdischer Gewährsmann für die talmudische Prägung auch der modernen Judenheit sei hier der Jude Arthur Trebitsch zitiert. Der Schwindel ist die wesentliche Waffe im Kampfe des Beweglichen, also jüdischen, wider den fassenden, also den arischen Geist, und zwar seit Urzeiten. Und so müsste denn über dem Kapital, das diesen Kampf zu behandeln unternehme, das Wort Schwindel in Riesenlettern prangen. Schwindel sind die mannigfaltigen politischen Schlagworte, hinter denen verschanzt das eigentliche Ziel der Weltherrschaft des beweglichen Geistes so lang verborgen bleiben konnte. Aber ehe wir auf den mannigfaltigen Gebieten des wirtschaftlichen und staatlichen Lebens erforschen wollen, wie es den Juden gelang, den Arier um die Rechte der Erstgeburt des fassenden Geistes zu betrügen, müssen wir aus einigen Beispielen erkennen lernen, wie es möglich wurde, dass der schwache, ohnmächtige, verachtete und scheinbar so machtlose Ghetto-Jude dem Deutschen sein Wollen ganz allmählich aufzuzwingen wusste, ohne dass dieser die rätselhafte Vergewaltigung überhaupt jemals erkannte. Der Schwindel des Einzelnen wird erst zur ungeheuren Macht dadurch, dass eine Schar von Genossen, eingeweiht in das Ziel eines gemeinsamen, wohlausgedachten Betruges, ihn bei diesem verwirrenden Geschäfte unterstützen. Und während der Deutsche es heute erst langsam und allmählich erlernt und wird erlernen müssen, treu zum Stammesgenossen zu stehen, hat der Jude dank seiner Grundstruktur auch ohne jeglichen vereinenden Druck es leicht, sich mit seinen Stammesgenossen zu gemeinsamem Werke zu vereinigen. So sehen wir denn diese Gabe des trefflichen Ineinandergreifens, Zusammenspieles und sich in die Hand arbeitens der Beweglichen zu hoher Vollendung schon im Anbeginn eines ersten Eindringens in deutsche Lebensbereiche sich entfalten. Und solche Genossenschaft wird und wurde bei den Juden seit je mit einem Terminus technicus benannt, der bezeichnenderweise in wörtlicher Übersetzung aus dem Hebräischen Chavrosso Freundschaft bedeutet. Denn Freundschaft im Sinne des beweglichen Geistes ist es ja, dieses Zusammenhalten beim gemeinsamen Werke der Ausbeutung und des Betruges am Fremdlinge, Goi. Und solche Chavrussen waren es ja, die das Hauptziel des beweglichen Geistes, Übervorteilung des Arias mit der sicheren Unmöglichkeit, entlarvt, durchschaut, erwischt zu werden, erreichen halfen. Und es wird deshalb von größter Wichtigkeit sein, das Verfahren derartiger Chavrussen in ihren primitiven Anfängen bis aufs Genaueste zu verstehen, weil nach ihrem Bilde und Muster all das Ungeheure ausgeführt und erreicht wurde, womit das Judentum heutigen Tages Weltwirtschaft, Politik und Geistesleben geradezu beherrscht. Nur wer in allem, was die Juden zur Erreichung der Weltherrschaft bis auf den heutigen Tag versucht haben, allüberall das Walten einer den soeben geschilderten Chavrussen ähnlichen Organisation und dem Arier unsichtbaren Freundschaft erblickt. Ja, nur derjenige erweiterte und über die mannigfaltigsten Lebensbereiche ausgedehnte Chavrusse hat eine wahre Einsicht in das allmähliche Werden und Wachsen der jüdischen Weltherrschaft und ihres innersten Wesens. Zitat Ende. Aus Arthur Trebitsch, Deutscher Geist oder Judentum, Seite 62 fortfolgend. Wie sollten wir da glauben, dass sich inmitten dieses Volkes nicht der Jude tatsächlich so geformt habe, wie wir ihn uns vorstellen? Wir sollen zu Nutz und Frommen der Judenheit den Glauben an die Mächte unseres Lebens, als da sind Bildung und Erziehung, so einschränken, dass wir meinen, diese würden in Beziehung auf Juden nicht wirken. Wenn wir uns diesem Diktat nicht unterwerfen, sind wir nach der Lesart der Judenheit schlechte Menschen, nämlich Antisemiten. Das ganze Ausmaß der darin für unsere Intelligenz liegenden Beleidigung ist erst zu ermessen, wenn wir uns das Wesen der Bildung als solcher bewusst machen. Diese ist das Mittel, das dem Allgemeinen, letztlich Gott, im Besonderen, das heißt hier in der Menschheit, Dasein gibt. Das Wesen des Vernunftdenkens. Vor diesem Hintergrund lässt sich nun das Wesen des von Hegel entdeckten und systematisierten Vernunftdenkens beschreiben. Dieses eröffnet den Zugang zur Erkenntnis des jüdischen Wesens, das heißt zur Identifizierung Jahwes als Satan. Der harte Kern des Vernunftdenkens ist das System logischer Bestimmungen. Teilweise sind diese schon seit langer Zeit im Bewusstsein vorhanden, und zwar in dem Sinne, dass sie als Bestimmungen, Kategorien des reinen, das heißt von allem sinnlichen Substrat abstrahierten Denkens von uns gewusst werden. Sie sind in fast 3000-jähriger Entwicklung herausgedacht worden. Der Grieche Aristoteles war der erste Denker, der diese Denkbestimmungen in einer Kategorientafel geordnet hat. Sein Verfahren war in dem Sinne naiv, dass er die Formen, Ursache, Wirkung, Quantität, Qualität und so weiter als gegeben und nebeneinander selbstständig bestehend hingenommen hat, ohne nach ihrer Bewegung, dem Woher und dem Wohin zu fragen. Hegel hat in den Denkbestimmungen eine Eigenbewegung, Leben entdeckt und diese systematisch untersucht. Das darf nicht als Metapher missverstanden werden. Diese Gefahr besteht, weil wir gewöhnlich Gedanken, insbesondere die logischen Formen, für vom Leben abgeschiedene Schatten halten, für bloßen Schein. Das Gegenteil ist richtig. Denken ist Leben in höchster Intensität. Die Denkbestimmungen, die Momente des Begriffs, sind Wesenheiten in einem höheren Sinne als nur leibliches Leben. Aber sie sind auch leibliches Leben, und in der Ebene der logischen Einzelheit eingekleidet in Fleisch und Blut. So ist jeder Mensch unmittelbar Begriff. Dieser ist Totalität, das heißt, seine Momente sind notwendig, der ganze Begriff, und deshalb jeder Teil des Körpers auch das Ganze. Wenn wir uns in uns als Körper hineindenken, erkennen wir, dass die Hand auch Kopf ist, wie Magen, Leber und so weiter und so fort, und der Kopf auch Hand, Fuß, Gesäß und so weiter und so fort. Wir unterscheiden die Glieder als Organe, trennen sie nicht ab, sondern erhalten sie durch Ernährung in Einheit. Im Menschen sind die Momente des Begriffs zu Bewusstsein gekommen und dann auch zu Selbstbewusstsein, wenn und soweit wir das Denken durch Aufmerksamkeit und Wille auf das denkende Bewusstsein selbst richten. Der Verstand unterscheidet und hält die unterschiedenen Momente in ihrer Getrenntheit fest. Dadurch ist er unfähig, Werden, Veränderung, Bewegung, Entwicklung, Leben, Geist, Gott zu denken. Und was er nicht denken kann, ist für ihn nicht wirklich. Er sieht buchstäblich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Die Vernunft unterscheidet wie der Verstand, aber sie erkennt, dass die unterschiedenen Momente nicht getrennt und nicht trennbar, also in organizistischer Einheit und als solche in Bewegung sind. Der Verstand findet Kategorien vor und gebraucht sie, ohne nach dem Woher zu fragen und danach, ob sie fähig seien, die Wahrheit zu fassen, wie es erst Kant getan hat. Die Vernunft entwickelt sie in ihrem wahrhaften, notwendigen Zusammenhang, das heißt, die Denkbestimmungen gehen durch ihr Innenleben, den inwohnenden Widerspruch, auseinander hervor und erkennt so die Einseitigkeit der Verstandesbestimmungen. Kraft dieses genealogischen Zusammenhanges bilden sie ein Ganzes, System, besser einen Organismus des Geistes, aus dem auch nicht eine herausgebrochen oder weggelassen werden kann. Das logische System zeigt Hegel vor allem in der Wissenschaft der Logik zwei Bände, kompakter noch im ersten Band seiner Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. Der Begriff als solcher, gleichbedeutend mit Gott, erscheint für sich selbst als Kosmos, Raum der Materie, und Welt, Reich des Menschen, in der Weise, dass alles, was ist, Beispiel der Momente des Begriffs ist. Fußnote: Johannesevangelium 1,1-4. Gott war das Wort. Alles ist durch dieses geworden, und ohne es wurde auch nicht eines von dem, was geworden. In ihm war das Leben. Ende der Fußnote. Die Erscheinung als Ganzes und in Teilen ist erst wahrhaft erkannt, wenn sie auf die in ihnen wirkenden Begriffsmomente zurückgeführt ist. Nur die Vernunft, das zeigt Hegel in der Wissenschaft der Logik, vermag die Einheit der Gegensätze, Werden, Entstehen, Vergehen, Veränderung, Entwicklung, Leben, Geist, Gott zu denken. Diese Stufe des Geistes hat Atzmon augenscheinlich noch nicht erklommen. Es ist daher auch nur konsequent, dass er schließlich die vormalige Judenheit zu großen Teilen in der Sackgasse des Atheismus ortet. Diese habe unter dem Einfluss der Aufklärung, Säkularisierung, ihren Eigentumsgott Jahwe in Auschwitz verloren und sich selbst an dessen Stelle gesetzt. Fußnote: Der wandernde Wehr, Seite 186. Die Selbstvergottung zeigt nur, dass nicht einmal die Judenheit mit dem Atheismus ernst machen kann, ohne Gott nicht auskommt. Der Münchhausen-Trick ist im Zeitalter der Aufklärung schon früh als Ausweg aus dem völkerverzehrenden Atheismus ins Spiel gebracht worden. Die Anleitung, wie wir, um wahrhaftes Wissen zu gewinnen, vorzugehen haben, gibt uns Hegel mit seiner Beschreibung des rechten Erkennens. Zitat: Wenn es aber in der Tat die Vernunft ist, die diese Prinzipien findet, so hat sie die Bewahrheitung derselben, sofern sie wahrhaftig sind und nicht formell bleiben, nur darin, dass sie dieselben zurückführt auf die Erkenntnis der absoluten Wahrheit, und diese ist nur der Gegenstand der Philosophie. Zitat Ende. Was heißt das? Wir sind durch den Verstand, der nur Endliches fassen kann, so geprägt, dass wir die Motive für das Handeln der Menschen im Allgemeinen und der historischen Persönlichkeiten, Caesar, Alexander, Napoleon, Lenin, Hitler und so weiter, im Besonderen auf endliche Zwecke zurückführen, Reichtum, Machtsicherung, Landgewinn, Einfluss und so weiter. Das hat schon seine Richtigkeit, führt aber nicht weit. Moses und seine Unterstützer wollten die jüdischen Stämme von der Knechtschaft befreien. Das aber könnte für den Begriff Gott, Geist ohne Interesse sein. Es ist zu fragen, welches Interesse, welcher Entwicklungsschritt im Leben Gottes lag an. Welches Moment des Geistes, das heißt, welches Bewusstsein des Geistes von sich, Selbstbewusstsein, hat sich mit dem Exodus der Juden aus Ägypten für den Geist selbst ins Dasein gesetzt. Allein darauf kommt es an. Für diesen Blickwinkel sind die handelnden endlichen Geister, die menschlichen Individuen, und ihre endlichen Zwecke absolut gleichgültig. Der Geist bedient sich ihrer Listig für seine Zwecke und opfert dabei die Individuen auf. Der Geist ist das allgemeine Gedanke, dass das Besondere, die Endlichkeit, in sich enthält, nicht mehr als ein selbstständiges Sein sich gegenüber hat, dadurch wahrhaft unendlich ist. Die Einheit von Allgemeinem und Besonderem ist die Einzelheit, die uns in den empirischen Disziplinen des Geistes beschäftigt. Für den Verstand gilt als wahr, was sich nicht widerspricht. A ist A und nicht zugleich auch sein Gegenteil. Satz vom ausgeschlossenen Dritten. Für die Vernunft gilt dagegen nur das als wahr, was notwendig Widerspruch in sich enthält und aushält, in Klammern zum Beispiel Bewegung im Raum. Der Raumpunkt ist an einem bestimmten Ort und zugleich nicht an diesem Ort, / Paradoxon von Achill und der Schildkröte. Die Vernunft ist Intelligenz wie der Verstand. Sie unterscheidet, aber anders als der Verstand, trennt sie die Unterschiedenen nicht, sondern erkennt die Dieselbigkeit der unterschiedenen Momente, das heißt ihre logische Einheit. Diese Erkenntnis ist die Versöhnung der Gegensätze. Das gewählte Hegel-Zitat geht weiter. Diese, die Erkenntnis, muss aber vollständig und bis auf die letzte Analyse zurückgegangen sein. Denn wenn die Erkenntnis sich nicht in sich vollendet, so ist sie der Einseitigkeit des Formalismus ausgesetzt. Geht sie aber bis auf den letzten Grund, so kommt sie zu dem, was als Höchstes, als Gott anerkannt ist. Zitat Ende. Damit ist die Aufgabe gestellt, denkend jeweils das Allgemeine im Besonderen, in dem untersuchten, bedachten, endlichen Gegenstand zu erfassen, diesen also in ein Beispiel des Begriffs, dem er zugehörig ist, zu erkennen. Im Fahrradfabrikanten ist der Kapitalist, der er in der bürgerlichen Gesellschaft notwendig ist, zu entdecken. Ebenso im Autohersteller, in Klammern, Karl Marx hat den Begriff des Kapitalisten, von ihm auch Monsieur le Capital genannt, in seinem Hauptwerk Das Kapital, wenn nicht entdeckt, dann wenigstens umfassend analysiert. Erst wenn sie als solche erkannt sind, weiß man, was man von ihnen erwarten kann und was nicht. Nicht erwarten kann man, dass sie ihre Produkte fortgesetzt an das Publikum verschenken oder unter dem Herstellungspreis verkaufen, verschleudern. Dadurch würden sie aufhören, Kapitalisten zu sein, das heißt, sie gingen pleite. Der stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse, Marx, hält sie im Korsett des Kapitalisten fest. Das Allgemeine, der Kapitalist, ist als solcher nicht sichtbar. Er ist ein Gedanke. Als besonderer Gedanke, Begriff, ist er Organell eines umfassenderen Zusammenhanges der Begriffsmomente, letztendlich des Begriffes überhaupt. Dieser ist Gott. In der höchsten Ebene des Geistes sind die Begriffsmomente logische Begriffe, absolut unsinnliche Wesenheiten. Sein, Nichts, Werden, Dasein, Etwas, Eins, Für sich sein und so weiter. Juda ist in dieser Begriffsebene ein daseinendes Beispiel der logischen Negation, Das Nein zum Leben der Völker, Martin Buber. Hegel fährt fort, Zitat: Es lässt sich also wohl sagen, die Staatsverfassung solle auf der einen Seite stehen bleiben, die Religion auf der anderen. Aber da ist diese Gefahr vorhanden, dass jene Grundsätze mit Einseitigkeit behaftet bleiben. Wir sehen so gegenwärtig die Welt voll vom Prinzip der Freiheit und dasselbe besonders auf die Staatsverfassung bezogen. Diese Prinzipien sind richtig, aber mit dem Formalismus behaftet sind sie Vorurteile, indem die Erkenntnis nicht bis auf den letzten Grund gegangen ist. Da allein ist die Versöhnung mit dem schlechthin Substanziellen vorhanden. Zitat Ende. Das ist nun der wichtigste Teil der Anleitung zu wahrhafter Erkenntnis. Mit Formalismus meint Hegel hier die Anwendung eines Begriffs in seiner Abstraktheit, ohne seinen Inhalt zu reflektieren. So wird der Begriff Freiheit meist als leere Floskel benutzt, und es ist jedem überlassen, sich den Inhalt dazu auszudenken. Man hört dann auch: Freiheit wovon? Freiheit wozu? Freiheit für wen? Und so weiter. Der Begriff der Freiheit aber ist aus sich heraus inhaltsvoll, einfach, nicht aus einem Plurimum zusammengesetzt, etwa Meinungsfreiheit, Gewerbefreiheit, Wahlfreiheit und so weiter, und ewig sich selbst gleich. Der Geist, Gott, ein Mensch, ein Volk und so weiter, ist frei, wenn er nicht von etwas, von einem Willen, bestimmt wird oder ist, dass er oder es nicht selber ist. Fremdbestimmtheit gleich Unfreiheit. Das Besondere der logischen Bestimmungen ist, dass sie eingesehene Wahrheit sind. So wenig darüber gestritten werden kann, dass 1 und 1 gleich 2 ist, so wenig kann bezweifelt werden, dass zum Beispiel die logische Bestimmung Werden die einfachste Einheit von Sein und Nichts ist und dass alles, was ist, Werden, Entstehen und Vergehen ist. Pantarei, alles fließt, Heraklit. Gleich zwingend ist, dass alle logischen Bestimmungen durch die Eigenbewegung des Denkens auseinander hervorgehen, innere Notwendigkeit, was Hegel nach Art einer Turing-Maschine in kleinsten Schritten umfassend zeigt. Fußnote: Eine Turing-Maschine ist ein wichtiges Rechnermodell der theoretischen Informatik. Eine Turing-Maschine modelliert die Arbeitsweise eines Computers auf besonders einfache und mathematisch gut zu analysierende Weise. Sie ist benannt nach dem Mathematiker Alan Turing, der sie 1936 einführte. Ende der Fußnote. Das logische System, System gleich das Ganze, oder das System der Logik, der reinen Denkbestimmungen, könnte man mit unserem Knochengerüst vergleichen, obwohl der Vergleich hinkt. Dieses gibt Festigkeit und Halt. Muskulatur und Organe sind in dieses Gerüst eingehängt und können ihrer Bestimmung gemäß nur dann und so weit funktionieren, wie sie diesen vom Gerüst ausgehenden Halt haben. So ist alles, was ist und was geschieht, im Kleinen wie im Großen, jeweils ein Beispiel der logischen Bestimmungen. Zum Beispiel ist jedes menschliche Individuum ein Beispiel der logischen Bestimmung Ich, und dieses ist Dasein aller anderen logischen Bestimmungen: Sein, Nichts, Werden, Entstehen, Vergehen, Etwas, Für sich sein, Sein für anderes, Eins, Viele, Grenze, Anziehung, Abstoßung und so weiter. Ein Beispiel von unendlich vielen Beispielen. Als solches ist es zu erkennen. Alles andere ist nur drumherum Gerede, ohne Hand und Fuß. So wenig Lunge, Leber, Herz und so weiter ein zufälliges und beziehungsloses Zusammen fleischlicher Entitäten, sondern ganzheitliche Organe eines Lebewesens sind, die Hand ist auch der Kopf, so wenig sind die unterschiedlichen Ausprägungen des göttlichen Selbstbewusstseins als Völker zufällige und daher beziehungslose Vorhandenheiten, sondern organische Momente des geschichtlich daseinenden Geistwesens, welches wir unter jüdischem Einfluss fälschlich als Menschheit bezeichnen, dessen wahrhafter Name Weltgeist ist. Dieser ist nichts anderes, nicht mehr, aber auch nicht weniger, als die vielgliedrige Realgestalt Gottes, die Erscheinung seiner selbst in sich, für sich, als Kosmos und Welt. Als Begriffsmomente, besondere Gestalten Gottes, sind das jüdische Volk das reale Dasein des Verstandes, das deutsche Volk an sich, der Möglichkeit nach, das reale Dasein der Vernunft, scheint auf in der deutschen Gründlichkeit.